Oh ja, Mexiko ist ein wunderschönes Land, das von Natur Großes und von, Land. ja, und groß. Ja, natürlich, wir haben immer Reise gemacht. Immer, immer. Zum Beispiel von Mailand, ich kenne oh, viele große Städte, Mexico City natürlich, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco. Wir waren auch in Chihuahua, Nordmexiko. Bis heutzutage, wir fahren jedes Jahr nach Mexiko. Und ich bringe meine Kinder in mein wunderschönes Land, damit sie kennen auch das. Und als du aufgewachsen bist, habt ihr Urlaub gemacht Ja, oder warum seid ihr rumgefahren? natürlich. Wir haben immer jeden Sommer oder Urlaub gemacht. Meine Eltern lieben das. Heutzutage ist es so schwer, dass befinden sie zu Hause. Und sie haben Glück, weil sie haben 6 Kinder da. Deswegen sie fahren mit meiner Schwester Sarah oder Malu oder Dorji. Ja, habe ich immer Urlaub gehabt. Kann man sagen, ja. Bei Oma. Oma hat in Veracruz gewohnt. Und Veracruz ist wunderschön. Und natürlich, je mehr alt bin ich, desto ja, bessere Möglichkeit habe ich, weil mit ganz 18 Jahre alt, das war das erste Mal, dass mein Papa hat uns, mir und meine Schwester, allein zu fahren gelassen. Und meine Schwester und ich waren zum ersten Mal in Acapulco, mit 18 Jahren alt. Das ist ein Ort am Pazifik, Atlantik, Entschuldigung, mexikanische Atlantikküste. Und Acapulco ist wunderschön. Wunderschön. Und ja, das kann man sagen, mit 18 allein zu fahren in Mexiko, Frühjahr. War ohne Problem. Aber heutzutage mit den, ja, mit den Gewalt und gefährlich, Wie seid ihr gefährlich. gefahren? In Auto, immer. Mit eurem eigenen Auto? Ja. Ja, wie gesagt, ich habe Glück gehabt, weil Opa hat ein gutes Business gemacht oder hat viel gearbeitet. Geld. Ja, wenn jemand investiert, dann natürlich kommt mehr Geld und mehr Geld. Und kann man sagen, das Schicksal, dass ich eine gute Opa habe, bis jetzt, ich habe Cousinas und Cousins, das wohnen immer noch von dieser, ja, von dieser, von dieser RBR, Vererbten. Erbe. Erbe, das die Opa hat uns gelassen. Immer noch. Und deswegen war für mich ein sehr schöne Kindheit, kann man sagen. Und ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben von einem der Gebiete in Mexiko, die du besucht hast, was dir besonders irgendwie aufgefallen ist oder so, auch vielleicht im Sinne vom Leben der Frauen oder so, das ist vielleicht nicht überall gleich, ne? Nicht überall. Es gibt in Südmexiko kleine Dorf wie zum Beispiel Tuxtla Gutiérrez in Chiapas, Mexiko. Chiapas. In Guerrero auch, in die Kosten von Guerrero. Das sind so viele indigene Leute immer noch, dass leider schaffen nicht so, ja, so Schule besuchen. Und es gibt immer noch diese Gesetz von Dorf. Zum Beispiel Eltern dürfen immer noch. Heutzutage nicht, aber früher dürfen die ihre Tochter verheiraten oder Vertrag machen mit anderen Familien. Zum Beispiel, ich gebe dir meine Tochter und du gibst mir vielleicht 5 oder 6 ja, Tier, Kuh oder Schaf. Und ja, leider, es gibt viele, kann man sagen, Frauen, das haben nicht den Glück, dass Kinder von der Stadt zu bekommen. Natürlich in Mexiko ist es immer noch so, wenn du von einer großen Stadt kommst, wie ich, dann hast du mehr Möglichkeit, eine Klar, schöne Welt klar. zu gucken. Ist überall dasselbe. Aber Relativ Mädchen gesehen. von indigener Kultur, kleines Dorf, wo natürlich es gibt keine Medien, keine Verkehrsmittel auch. Natürlich, sie bleiben den ganzen Tag da, verheiratet, sehr jung. Und ja, bekommen viele Kinder. Aber Und es gibt dort auch Selbstorganisationen in Chiapas. Und ich habe es in den Medien nur gehört, die sind in der Lage, ihre Kinder auf die Unis zu schicken. Ja. Und heutzutage, wir haben einen Präsident, das gibt viel Aufmerksamkeit auf diese indigenes Kultur, kann man sagen. Also in Chiapas, die sind aber autonom. Ja, die ja. Die ihre eigenen ein andere Gesetz. Regierungen und so. Und die waren eben, also da wurde berichtet, erstaunlich viele von den Kindern gehen in die Universität. Ja, heutzutage gibt es viele Sozialarbeit von der Regierung. Dort haben die Möglichkeit, zum Beispiel Karriere studieren. Das hat zu tun mit dem Land. Zum Beispiel, wie konnten besser bauen, Bäume, Kaffee. Mexiko hat dieses Glück, Sonne und gutes Wetter. Bei uns die Produktion von Kaffee, von Ananas, Mangos, Piñas. Wir haben dieses reiches Land. Ich meinte nicht wegen Geld, sondern wegen Natur, wegen schönes Wetter und so. Und ich kann sagen, als Mexikanerin, die Leute sind sehr fleißig da. Und wir haben immer diese Hoffnung, diese, ah ja, vielleicht ist schwer heute, aber morgen kommt besser. Fast alle Mexikaner, kann man nicht sagen alles, weil das wäre eine Lüge. Es gibt keine Gesellschaft, wo alle Leute glücklich und so. Aber die Mexikaner, wir geben Mut in diese Liebe. Also wir haben viele Sachen allein geschafft, ohne Politik, ohne Hilfe von internationalen Organisationen, diese Fondo Monetario International oder Geld zu leihen nach Mexiko, nein. Als wir haben diese Pandemie, Covid, Mexiko hat kein Geld bekommen, weil sie, wir haben nichts gefragt. Der Präsident hat gesagt, wir schaffen ohne Hilfe. Ja, und wir haben das gemacht. Und natürlich